Radio Kultur aus Bayern. Wir bringen heute das Kriminalhörspiel Übergabe 2 Uhr nachts von Robert L. Pike. Der amerikanische Autor, der mit richtigem Namen Robert L. Fish hieß und 1981 im Alter von 69 Jahren starb, schrieb zahlreiche Kriminalromane und Kurzgeschichten. Setzen Sie sich. Seien Sie ruhig und machen Sie die Tür zu. Hey, was machen Sie in meinem Wagen? Ruhig, habe ich gesagt. Was soll das alles? Was wollen Sie? Wer sind Sie? Halten Sie den Mund. Oder wollen Sie erleben, wie meine Kanone funktioniert? Alles okay, Harry? Kein Mensch weit und breit. Nette, friedliche Nachbarschaft. Okay, Mister. Füße zuerst. Hey, was? Rüber auf den Beifahrersitz. Die Hände her. Nun, hört mal zu. Ich habe vielleicht $30 Bargeld bei mir. Der Wagen ist bald so alt wie ich und gehört auf den Schrottplatz. Im Haus ist kein Penny. Nehmt meine Brieftasche und lasst mich in Ruhe. Ich muss weg zu meinem Abschiedsessen. Ich werde morgen pensioniert. Bei mir ist nichts zu holen. Nach vorn strecken, Beine zusammen. Ich bin Polizeibeamter, ihr Idioten. Ihr kriegt mehr Ärger mit mir, als ihr gebrauchen könnt. Heilige Maria, nehmt die lausigen $30 und haut ab. Und betet zum lieben Gott, dass ihr mir nie wieder über den Weg lauft. Der Pistolenlauf ist geschliffen und macht hässliche Kratzer, wie Sie merken. Mach voran, Harry. Na, wer sagt's denn? Ist er doch ganz brav, unser Bursche. Also los, Harry. Wir haben etwas Zeit verloren, weil uns Sergeant Holland erst erklären musste, er sei ein Polizist. Ja, tatsächlich. Ich hatte ihn für einen Lokomotivführer ohne Uniform gehalten. Hey, nicht schlecht für die alte Kiste. Lässt sich aus der Karre nicht ein bisschen mehr Tempo rausholen, Harry? Du hast doch selbst gesagt, wir sollen nicht durch Geschwindigkeitsübertretung auffallen, oder? Ja, aber auch nicht wegen Verkehrsbehinderung. Also etwas mehr Dampf, bitte. In Ordnung. Du, der blutet ja den ganzen Wagen voll. Lass ihn doch. Das ist ja sein Blut. Und sein Wagen. Ach, wo zum Teufel ist Mike Holland? Lieutenant Reardon, Sergeant Don Giro meldet sich vom Urlaub zurück. Hallo Don, alter Junge. Ich dachte, du fängst erst nächsten Montag wieder an. Ich kann doch Mike Hollands Abschiedsparty nicht versäumen. Und dich als Vorsitzenden des Festkomitees schalten und walten zu sehen, lohnt sich auch. Und gleich wieder die freche Schnauze. Ne? Warum hast du denn ausgerechnet Martys Austernhaus gewählt? Na, von Austern abgesehen gibt's hier doch bloß Schuhsohlensteaks und Plastikerbsen. War nichts anderes frei in der richtigen Preislage. Fürs Vermont hätte unsere Festkasse nicht gereicht. Ich sag's ja immer. Unsere Polizei sollte vom Fernsehen Tantiemen kassieren. Könntest du dir die Straßen von San Francisco ohne uns als Vorbund vorstellen? Nein. Wo ist denn unsere Hauptperson? Keine Ahnung. Trauriges Geständnis für einen Beamten der Mordkommission. Was soll ich machen? Ich habe schon zu Hause angerufen. Niemand da. Ich kann das Dinner einfach nicht länger hinauszögern, sonst sind die Leute schon vorm Essen blau. Ah, Gott sei Dank, das wird Mike sein. Wahrscheinlich ist ihm seine alte Karre wieder mal stecken geblieben. Bringst du mir noch ein Whisky ans Telefon? Ich habe einen nötig. Ja, und dann melde ich mich als Polizeipräfekt und jag dem alten Mike einen Schrecken ein. Hallo? Lieutenant Reardon. Am Apparat. Ist was mit Mike Holland? Sehr richtig. Er kann leider nicht an seinem Ehrenamt teilnehmen. Ich soll Ihnen sein Bedauern ausdrücken. Wer spricht bitte? Sagen wir ein Freund. Also, bitte holen Sie Mike Holland an den Apparat. Das geht leider nicht. Wissen Sie, er ist gekidnappt. Oh Gott, Mann, hören Sie doch mit den blöden Witzen auf. Hier sind 48 Männer, die in kurzer Zeit sternhagelvoll sein werden und darauf warten, dass Mike hier auftaucht. Nun sagen Sie Mike Holland, er soll seinen Hintern hochkriegen und schleunigst hierher kommen, kapiert? Sie verstehen mich nicht. Ich sagte, Sergeant Holland ist gekidnappt. Von uns. Er wurde entführt. Er wurde was? Geraubt, wenn Sie wissen, was ich meine. Er ist daher nicht in der Lage, auf Ihre kleinen Fete zu erscheinen. Mann, wovon zum Teufel sprechen Sie eigentlich? Was für eine seltsame und törichte Bemerkung. Sie sind wahrscheinlich selber schon blau. Ich weiß, wir hätten etwas früher telefonieren sollen. Aber Sergeant Holland bestand darauf, mit uns des Längeren zu diskutieren. Hören Sie, Mensch, jetzt reicht's mir aber. Gott, sind Sie stur. Bitte? Dann hören Sie selbst. Hört zu, ihr Idioten. Ich weiß nicht, wen ihr glaubt, geschnappt zu haben. Aber ich sag's euch nochmal. Ich bin ein Bulle. Geht das nicht in eure Schädel? Wer in drei Teufelsnamen zahlt einen Penny für einen pensionierten Bullen? Wie hast du denn... Haben Sie ihn erkannt? Such dir ein anderes Telefon und stell den Anrufer fest. Sir, ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Sie sagten, Mike Holland... Lieutenant, Sie sind köstlich. Aber leider nicht besonders geschickt. Sie haben zu deutlich gezögert. Und wenn man die Hand auf die Muschel legt, dann verändert sich das Grundgeräusch. Also nehme ich an, Sie haben meinen Mitarbeiter gebeten, meine Telefonnummer feststellen zu lassen. Sie kennen aber Martys Austernhaus nicht so gut wie ich. Es gibt dort nur ein Telefon. Und an dem sprechen Sie. Was wollen Sie? Na endlich. Hören Sie zu. Sie werden mit der Morgenpost ein Tonband bekommen, Lieutenant. An Sie adressiert. Was Sie auf dem Band hören, wird Ihnen unsere Forderungen deutlich machen. Und noch etwas. Lassen Sie die Zeitungen draußen und alle anderen öffentlichen Medien. Aber natürlich nur, wenn Ihnen etwas daran liegt, Holland lebend wiederzusehen. Lassen Sie sich Ihr Festessen schmecken. Guten Appetit. Ermittlung! Ermittlung! Mist. Das nächste Telefon ist einen Block weg und das verflixte Ding geht nicht. Eine Sauordnung ist das. Und zum Teufel bleibt das Freizeichen. Warum wolltest du den Anschluss herauskriegen? Ist etwas mit Mike? Und ob? Er ist gekidnappt. Entführt. Wer denn? Wer um Gottes Willen sollte Mike entführen? Der hat doch auf der ganzen Welt keinen Feind. Ein Freund war es jedenfalls nicht. Geh nach draußen und schick die Leute nach Hause. Ruf über Sprechfunk den Chef an. Ich versuche, unseren V-Mann zu erreichen. In Ordnung. So eine Scheiße. Porco, Hallo? Hallo, Porky? Mr. Reardon? Ich muss Sie sprechen. Wo passt es Ihnen am besten? Ach, muss das sein? Ja. Also gut, in Tommy's Joint. In einer Stunde, okay? Selbstverständlich keine Presse, wenn wir ihn lebend wiedersehen wollen. Tja, und dann hat er aufgelegt. Möchten Sie auch einen Schluck? Nein, danke, ich habe noch. Und wie war seine Stimme? Hoch oder tief? Hat er versucht, die Stimme zu verstellen? Taschentuch vor der Muschel oder sowas ähnliches? Er klang irgendwie gebildet, aber nicht übermäßig. Sprach keinen Dialekt, auch nicht wie ein Schauspieler. Mittlere Höhe, würde ich sagen, hat nicht versucht, die Stimme zu verstellen. Das wär's. Halten Sie die Augen offen. Ich glaube, es wird eine saftige Belohnung geben für jeden Hinweis. So. Ich muss mich jetzt im Moment aufs Ohr hauen. Die letzten zwei Stunden waren wirklich höllisch. Ach, Moment noch. Ich möchte mit Ihnen noch mal alles durchgehen. Na, wenn's sein muss, dann gut. Vielleicht finden wir doch noch was heraus. Wer immer mit Ihnen am Telefon gesprochen hat, er wusste, dass das Dinner bei Martys stattfindet und dass Sie den Vorsitz haben. Na, logisch. Er hatte sogar Zeit zu eruieren, dass es dort nur ein Telefon gibt. Wussten Sie das? Na, ich nicht. Und ich esse oft dort. Ich auch nicht. Und drittens kannte er Sie nicht persönlich. Was schließen Sie das? Sonst wäre er nie das Risiko eingegangen, dass Sie seine Stimme eventuell wiedererkennen könnten. Er hätte jemand anders verlangt. Ja, das stimmt. Aber das mit dem Dinner konnte jeder erfahren haben. Es stand in der Zeitung. Wo? Im Express, in der Kolumne Neuigkeiten von Nob Hill. Und wer schreibt die? Weiß ich nicht. Schreibt irgendjemand anonym. Und zwar immer sehr boshafte Artikel. Hören Sie, ich habe zwei Hinweise für Sie. Erstens, kümmern Sie sich um die Zeitung. Und um den Artikelschreiber. Und zweitens passen Sie gut auf, wer Ihnen morgen früh das Paket mit den neuen Anweisungen zustellt. Na, die Post ist es jedenfalls nicht. Wieso? Na, von abends 8, also nach dem mutmaßlichen Kidnapping, bis zum nächsten Morgen wird kein Paket, auch nicht per Express, an seinen Bestimmungsort gelangen. Und dazu haben wir viel zu betrübliche Zustände bei unserer Post. Sie haben völlig recht, Porky. Hätte von mir sein können, der Gedanke. Sie sind ein bisschen müde, Mr. Reardon. Ja, es ist spät geworden. Aber vergessen Sie die Zeitung nicht. Sie sind eine Wucht, Porky. Habe ich Ihnen das schon mal gesagt? Nein. Obwohl man sich einen Polizeispitzel völlig anders vorstellt als Sie. Besten Dank, Mr. Reardon. Ich werde mich bemühen, Ihrem Vertrauen gerecht zu werden. Was machen Sie denn da? Lassen Sie die Pfoten weg. Sie dürfen doch die nicht Pfoten an meinen Passsack weg, sag ich, Mann. Also, das ist doch wirklich unerhört. Was fällt Ihnen ein? Das ist Staatseigentum. Sie verletzen das Postgesetz. Stimmt. Also, das ist doch wirklich unmöglich. Hier. Das ist es. Was wollen Sie denn mit dem Paket? Fassen Sie es nicht an. Was ist es? Eine Bombe? Hoffentlich nicht. Wo haben Sie es her? Wo werde ich schon herhaben? Aus dem Warenhaus? So eine Frage. Vom Hauptpostamt natürlich. Ohne Stempel? Und ohne Briefmarke? Was? Na, hier sehen Sie doch selbst. Ja, wie ist denn das möglich? Wer hat Ihnen unterwegs das Päckchen zugesteckt? Niemand. Post ohne Marken nehme ich doch nicht an. Moment. Jetzt weiß ich es. Der Kerl, na klar, das muss der Typ gewesen sein, der mich umgerannt hat. Ich dachte noch, er wäre betrunken. War aber sehr nett, hat mir nachher sogar geholfen, die Briefe einzusammeln, die mir aus dem Sack gefallen waren. Dabei wollte er nur Briefmarken sparen. Wie sah er denn aus, der Typ? Ja, wie ein Wermutbruder. Ja, betrunken, unrasiert. Ja, wie ein Wermutbruder eben. Stan? Lieutenant? Versuchen Sie, was rauszufinden. Gehen Sie mit dem Mann dorthin, wo es passiert ist. Vielleicht gibt es einen Zeugen. Ich will den Mann haben, der das Päckchen gebracht hat. In Ordnung. Gehen wir, Mister. Aber meine Post... ist ziemlich sicher bei uns. Wird nur ein bisschen später zugestellt. Also, wo war das? Gleich draußen, auf der Straße. Ich stieg aus dem Wagen und... Was hatte der Wermutbruder an? Der? Der hatte eine Windjacke an. Grün war sie. Hübsche Farbe. Kommen Sie. Kann ich laufen lassen, Chef? Okay, Reardon. Schießen Sie los. Gentlemen, wie Sie wissen, ist Sergeant Holland in unserer Gewalt. Wir lassen ihn frei, wenn Sie ihrerseits einen Mann entlassen, der in Untersuchungshaft sitzt. Wegen eines Bagatellvergehens. Alles, was ihm passieren kann, ist seine Ausweisung. Er heißt Guido Lazzaretti. Sie werden uns diesen Gefangenen morgen früh genau um 2 Uhr übergeben. Sie werden nicht versuchen, ihm zu folgen. Sie werden ihm auch kein Gerät mitgeben, durch das Sie ihn elektronisch verfolgen können. Ich möchte auch keine Hubschrauber hören in der näheren Umgebung. Das würde sehr unangenehme Folgen haben für Sergeant Hollands Gesundheit. Informieren Sie also die Flugplätze. Nun zum Ort der Übergabe. Achtung. Ein Wagen, nur mit dem Fahrer und Lazzaretti, verlässt das Polizeihauptquartier genau um 1.30 Uhr morgens. Schreiben Sie bitte. Er fährt die 3rd Street nach Süden, an den Docks entlang. Gleich nach der Stelle, wo die Army Street in die 3rd Street mündet, führt eine kleine Brücke über den Eiler Creek Kanal. Sie setzen den Mann auf der Brücke ab, fahren sofort weiter und verschwinden. Und zwar wirklich sofort. Und keine Beobachter in der Nähe. Also, bis morgen 2 Uhr nachts. Ach ja, und wenn Sie alle schön brav sind und tun, was Papa sagt, wird Sergeant Holland genau 24 Stunden später verhältnismäßig unbeschädigt freigelassen. Wo, steht noch nicht fest. Mit besten Empfehlungen. Haben Sie das merkwürdige Hintergrundgeräusch gehört, Chef? Ja. Was kann das sein? Ich komme nicht dahinter. Wer zum Kuckuck ist Guido Lazzaretti? Sie sind von der Haftabteilung, Lieutenant Chelinski. Mein Gott, wissen Sie, wie viele wir in Untersuchungshaft haben? Lazzaretti, warten Sie mal. Na? Ja klar, ein Ausländer. Bravo. Einheimische werden für gewöhnlich nicht ausgewiesen. Ja, das weiß ich auch. Sehr kleiner Bursche. Wie keine 110 Pfund. Aber weil er bewaffnet war, hielt er sich für Joe Louis. Ja und? Soll sich zwar zuerst recht ruhig verhalten haben. Als ihn ein Besoffener anpöbelte, wollte er erst sogar weg. Mhm. Aber da hat der ihm eine geklebt, auch ein Italiener. Und da ist er mit dem Messer auf ihn los. Ja, typisch. Und dann gab es eine richtige Messerstecherei. Die Funkstreife fuhr dazwischen. Warten auf ihre Aburteilung. Wollten aber keinen Anwalt. Wären ganz sicher ausgewiesen. Hat dieser Lazzaretti einen Pass? Gültig, Touristenvisum in Rom ausgestellt. Mhm. Und was ist mit den Reisepapieren? Hatte er ein Flugticket bei sich? Nun, wir haben uns nicht sehr um ihn gekümmert. In 3-4 Tagen sind wir beide los. Bagatellfall. Hat etwas über die Verhaftung in der Zeitung gestanden. Bei der Menge herumlungernder Polizeireporter? Leicht möglich. Alles schön und gut. Aber was geschieht jetzt wegen Mike? Er gehört zu meiner Abteilung. Ist ein prima Mann. Na, ganz bestimmt lassen wir uns nicht erpressen. Das ist mal sicher. Verdammt nochmal. Wir würden ja wie die kompletten Idioten dastehen. Ja, nur könnte das ein bisschen peinlich für Mike werden. Nein, Captain Clark hat wahrscheinlich recht, wenn wir einen Polizeibeamten gegen einen Ganoven austauschen. Ist von dem Moment an kein Polizist mehr sicher. Ja. Sie meinen ja. Also, wir sollen auf unseren Ärschen sitzen bleiben und Mike Holland die Gosse runtersegeln lassen, was? Captain Tower, das ist Kidnapping. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das Opfer nach der Erfüllung der Forderung nur selten freigelassen wird. Besonders, wenn es ein Polizist ist, der die Kidnapper identifizieren könnte. Ja, aber probieren muss man's. Und wir alle wissen, dass Mike Holland jetzt schon tot sein kann, ob uns das passt oder nicht. Aber versuchen kann man es doch. Was verlieren wir denn, wenn wir Lazzaretti laufen lassen? Ein kleiner Gauner, der nichts Besonderes angestellt hat. Bewaffnet. Na schön, wer ist das nicht? 10-jährige Kinder haben Waffen in San Francisco. Warum droht jemand, einen Polizisten umzubringen, um einen Gauner aus dem Gefängnis zu holen, der sowieso in wenigen Tagen frei sein wird? Vielleicht fürchtet der Mann, dass Lazzaretti zu schnell nach Italien abgeschoben wird und er ihn daher nicht mehr erreichen kann. Also, was verlieren wir, wenn wir diesen Typ laufen lassen? Die einzige Verbindung, die wir zum Verbrecher haben. Wenn wir Lazzaretti laufen lassen, verlieren wir die einzige Chance, den Mann zu fangen, der Mike Holland geschnappt hat. Ja, stimmt. Und außerdem, wenn Holland noch lebt, besteht nur dann eine Chance, dass er am Leben bleibt, wenn die Forderungen des Mannes nicht erfüllt werden. In dem Augenblick, wo der Kidnapper hat, was er will, hat er alle Gründe, Mike zu beseitigen. Na klar. Bedenken Sie, Entführung fällt unter die Lex Lindbergh. Der Gauner riskiert die Todesstrafe, wenn er identifiziert wird. Ist jemand von Ihnen anderer Meinung? Nein. Gut, dann bleibt dieser Lazzaretti in seiner Zelle, bis wir den Mann fassen, der ihn haben will, und bis wir Mike Holland haben. Welche Abteilung übernimmt? Alle Abteilungen arbeiten zusammen. Ich übernehme selbst die Leitung. Vom Labor möchte ich eine gründliche Untersuchung dieses Tonbands, Stimmenanalysen, wo das Band gekauft sein könnte, etc. Und das merkwürdige Hintergrundgeräusch. Ja, das ist wichtig. Alle übrigen Untersuchungen laufen weiter, wie besprochen. Wen haben wir, der Italienisch spricht? Sergeant Dondiro, Sir. Gut, er soll diesen Lazzaretti befragen. Kommen Sie klar. Ja. Sie bleiben bei Dondiro, verstanden? Don ist ziemlich impulsiv in seinen Verhörmethoden und er mag den alten Mike gerne. Klasse. Übrigens auch das italienische Konsulat, Interpol und die Italiener-Club sind anzufragen, ob jemand etwas von diesem Lazzaretti weiß. Mitgemacht. Moment. Ja? Entschuldigung. Ja, was wollen Sie? Das ist Sergeant Wilkins, Sir, von unserer Abteilung. Ah, ja. Er hat den Betrunkenen gesucht, der das Paket gebracht hat. Was ist los denn? Haben Sie ihn gefunden? Ja, er ist unten im Leichenschauhaus. Was? Er wurde in Potrero überfahren und getötet. Keine Zeugen bis jetzt. Den Wagen fanden wir verlassen einen Block entfernt vor. Es war der von Mike Holland. Wenn Sie ihn dazu benutzt haben, um diesen Mann zu töten, warum sollten Sie bei Mike Samthandschuhe anziehen? Mein Gott, Mike wird also den Wölfen vorgeworfen. Für einen billigen Gauner, der bei einer Prügelei aufgegriffen wurde. Mit einem Messer in der Hand und einer Kanone in der Tasche. Mann, das ist wirklich selten in San Francisco. Fast so selten wie Nebel und Cable Cars. Mensch, Don, es wurde alles besprochen. Ich erkläre dir es jetzt zum 6. Mal. Besprochen? Wie du es erzählt hast, hat Boynton es mit sich selbst besprochen. Dann hat er abgestimmt und Wunder über Wunder einstimmig angenommen. Jeder hat seine Meinung sagen können. Und mit welchem Ergebnis? Ach komm, komm, hör doch auf, es nützt doch nichts. Sag mal, kannst du auch wirklich Italienisch? Das wirst du ja gleich sehen, wenn der Kerl kommt. So. Da ist der Mann, Lieutenant. Lazzaretti. Mit dem werden Sie aber nicht viel Freude haben. Er spricht nur Italienisch. Wir werden uns schon verständigen. Danke. Wenn wir Sie brauchen, Leute. Jawohl. Nimm Platz, mein Freund. Niente capire. Allora, caro amico, cosa fa negli Stati Uniti? Visitare il mio cugino. Ah? Dove abita questo cugino? A New York, Brooklyn. Ma di Frisco a Brooklyn ci sono 3.000 chilometri. È una bella città. Tutti mi hanno detto che bisogna vedere San Francisco. Ma come godi le bellezze turistiche se non trova nessuno che parla italiano? Come? Chi è il tuo interprete, mascalzone? Non fare il deficiente. Ich kann ein bisschen Sie verstehen. Finalmente. Und wen kennst du in der Stadt, der daran interessiert ist, dass du aus dem Knast entlassen wirst? Was? Jemand aus San Francisco will dich aus dem Gefängnis holen. Und er ist in seinen Methoden nicht gerade kleinlich. Aber warum soll mich jemand holen aus Gefängnis? wenn ich werde entlassen sowieso in ein paar Tagen. Man kann mich nicht festhalten für eine Prügelei. Was habe ich getan? In Amerika diese Sache nicht mal nicht seriös. Ich werde bald frei sein. Da riskiert einer aber sehr viel, um sie ein paar Tage früher in seine Fingerchen zu bekommen. Was hat getan, Mann, der mich will rausholen? Ich nicht wissen. Ich sei nichts schuld. Also von vorne. Was wollen Sie hier in San Francisco? Tourist. Ich schon haben gesagt, bin auf Besuch gekommen als Tourist. Viele Leute Tourist. Lieutenant Reed. Ja? Sergeant Wildness möchte Sie sprechen. Danke. Wir sehen uns nachher in meinem Büro dann. Sag mal, musst du eigentlich nie etwas in deinen Magen kriegen? Meiner hängt mir jedenfalls bis zu den Kniekehlen. Und wenn ich an die Sandwiches in der Kantine denke, breche ich in Tränen aus. Okay, Don. Um 1 Uhr bei Tommy's Joint. Allora, senti, ladrone. Signore. Non voglio la ricetta della pizza alla Maria. Ich wollte Sie nicht stören, Lieutenant. Nur eine Verabredung für später treffen. Macht nichts, schießen Sie los, ich habe Zeit. Da drin bin ich sowieso überflüssig. Ich habe jetzt alle Ergebnisse der Wagenuntersuchung. Was Interessantes? An der Rücklehne vom Beifahrersitz haben wir Blut gefunden. Was, Blut? Ja, ich glaube, Sie haben Mike verletzt. Ja, haben Sie irgendwas gefunden, das uns einen Hinweis auf die Entführer geben kann? Ja, einiges. Ich würde annehmen, dass an der Sache 2 Männer beteiligt waren. Der eine fuhr, ein sehr kleiner Mann übrigens, knapp 1,53. Mann, ich habe schon viel Krimis gelesen. Aber woher wissen Sie, wie groß der Fahrer war? Sehr einfach. Aus dem Abstand des Fahrersitzes vom Lenkrad und aus der Einstellung des Rückspiegels und des Außenspiegels. Es gibt eine ziemlich genaue Schätzung. Das ist ja fabelhaft. Hinten saß der vermutliche Chef. Aus der Position des Blutflecks ist zu schließen, dass Mike die Verletzung von hinten beigebracht bekam. Der Mann auf dem Rücksitz trägt übrigens einen Bart, der mindestens 5 Zentimeter lang ist und an den Spitzen grau wird. Er ist weißer, männlich, zwischen 30 und 40 Jahre alt und raucht Zigarren. Wer hat die Analysen gemacht? Der Laborchef? Ja, Roy Gentry hat im Labor die Staub- und Schmutzreste genauestens untersucht. Unter dem Hintersitz war Zigarrenasche dabei und einige Haare. Durch die mikroskopische Untersuchung hat er nicht nur Rasse und Geschlecht feststellen können, sondern auch das ungefähre Alter. Sagen wir in groben Umrissen, hat Gentry gesagt. Wieso aber Bart? Ach, ein Barthaar ist wesentlich dicker als ein Haupthaar. Richtig. Was die Stimmanalyse betrifft, es hat sich herausgestellt, dass der Sprecher in Kalifornien aufgewachsen sein muss und eine gute Schulbildung hat. Mindestens 4 Jahre College. Und die hässliche Angewohnheit, andere Menschen zu entführen oder zu überfahren. Hallo, Don. Lebst du noch? Ach, Merda. Unser Freund Lazzaretti war offenbar nicht sehr ergiebig. Nein. Ein zäher Bursche. Eins glaube ich sicher. Der hat keine Ahnung, wer ihn so liebevoll unter seine Fittiche nehmen will. Er scheint auch gar nicht scharf drauf zu sein, vorzeitig entlassen zu werden. Es stinkt ihm offensichtlich, dass sich einer so intensiv um ihn kümmert. Er steckt in irgendeinem luschen Geschäft drin, habe ich das Gefühl. Und das möchte er gerne ungestört abwickeln. Da ist ihm also mit der Prügelei eher ein Betriebsunfall passiert, ne? Ja. Der Polizist, der die Typen vernommen hat, sagte, ein besoffener Landsmann hätte Lazzaretti angepöbelt und als der aus der Kneipe raus wollte, hat er ihm eine gescheuert. Da ist ihm auch der Gaul durchgegangen und schon war Rabatz im Kettenkasten. Ich wette, er ist nicht nach San Francisco gekommen, um Golden Gate zu besichtigen. Entschuldigen Sie, heißen Sie Reardon? Ja, warum? Telefon für Sie. Das ist ein Mann am Apparat, der hat Sie beschrieben und hat gesagt, Sie seien gerade reingekommen. Moment, Don. Wo ist denn das Telefon? Dort, hier. Reardon? Hallo, Lieutenant. Ich bin's nochmal. Tut mir leid, dass ich Sie beim Essen stören muss. Was wollen Sie? Was ich will. Das ist eine sehr dumme Frage. Ich habe gesagt, was ich will. Nämlich Guido Lazzaretti. Ich dachte, das hätte ich auf dem Tonband deutlich klar gemacht. Aber offenbar haben Sie mich nicht ernst genug genommen. Aber glauben Sie mir, ich meine es ernst. Suchen Sie... Wie geht es, Mike Holland? Suchen Sie auf dem schmalen Sims unter der Brücke, die den Isla Creek-Kanal überquert. An der Südseite des Kanals. Dort werden Sie etwas finden, das Sie überzeugen wird, dass ich es ernst meine. Und dann werden Sie ihrerseits Ihren Vorgesetzten klar machen, dass es sich nicht um einen dummen Scherz handelt. Das Päckchen auf dem Sims wird Ihnen dabei helfen. Meine Geduld ist nicht unbegrenzt, lieber Freund. Ich gebe Ihnen eine letzte Frist bis morgen 2 Uhr nachts. Die Anweisungen für die Übergabe von Lazzaretti bleiben die gleichen. Nur eins noch. Sorgen Sie dafür, dass er einen weißen Regenmantel trägt. Mit einer Zeitung in der rechten Tasche, damit wir ihn erkennen. Adieu, Lieutenant. Don, komm mal her. Was ist los, Jim? War es der Kidnapper? Er muss so ganz in der Nähe angerufen haben. Wo hast du den Wagen? Um die Ecke. Wir müssen zum Isla Creek Kanal. So eine Schweinerei. Wenn ich die Burschen kriege, dann... Was ist denn bei der Untersuchung rausgekommen, Roy? Es ist wirklich Mike Hollands Finger. Schweinerei. Die Abdrücke stimmen und der Ehering. Es ist Mikes Ring mit Initialen und Datum. Wurde er von einem lebenden oder von einem toten Körper abgetrennt? Dr. Laskowski und ich sind der Ansicht, dass Holland lebte als... Natürlich. Sie brauchen ihn lebend, wenn Sie noch mehr Finger abschneiden wollen. Das reicht, Reardon. Ich weiß, was Sie alle denken. Trotzdem hat sich die Situation nicht verändert. Da aber einige von Ihnen vielleicht glauben, wir sollten den Austausch doch vornehmen, werde ich sofort die Ausschussmitglieder zusammentrommeln und die Angelegenheit dem Stadtrat vorlegen. Mhm. Wer wird den Fall darlegen? Die Abteilungsleiter werden alle anwesend sein und können ihre Ansichten vortragen. Ja. Was ist mit dem Tonbandgeräusch, Roy? Dieses stampfende Geräusch im Hintergrund haben wir nicht identifizieren können. Es ist sehr leise. Die Technikerin hat es von der Stimme getrennt und mit allen Geräuschen verglichen, die wir in der Phonothek haben. Es sind allerdings nicht allzu viele. Dieses war nicht drunter. Irgendeine Maschine. Aber welche? Es könnte zum Beispiel eine Heizung sein. Gut, ich danke Ihnen, meine Herren. Captain Tower. Ich weiß. Aber ich bin ja auch noch da. Machen Sie sich keine Gedanken, Jim. Ich werde mein Sprüchlein schon aufsagen. Lieutenant, Sie habe ich gesucht. Da war ein Anruf. Wer war's? Ganz blödsinnig. Ein totaler Spinner. Er sagte, er wollte unbedingt, dass ich ihn sage, er sei M.A. Haus der Dritte. Was? Ja, wie ich sage, ein Verrückter. Er hat es sogar buchstabiert. M.A. Haus der Dritte. Punkt. Ja. Ist gut, danke schön. Also bedeutet das nun was oder war es ein Verrückter? Nein, es ist nur ein Code. Mein Makler will mir sagen, dass gewisse Aktien am Dritten steigen. Aber reden Sie nicht darüber. Wir wollen nicht, dass es publik wird. Hm? Ja, das ist alles, was wir bis jetzt wissen, Porky. Was sagen Sie dazu? Übrigens, das Gesicht von Sergeant Wilkins hätten Sie sehen sollen, als er mir den M.A. Haus den Dritten mitteilte. Martys Austernhaus um 3 Uhr. Sagen Sie, passt irgendetwas von dem, was ich Ihnen erzählt habe, zu den Dingen, die Sie herausgefunden haben? Gar nichts. Das ist auch nichts Italienisches. Nein. Lazzaretti kommt aus Rom und der Wahnsinnige will ihn gegen Mike eintauschen. Und wir können uns keinen Grund dafür denken. Ja, ich auch nicht. Fabelhaft. Sie müssen ja großartige Informationen gesammelt haben. Das habe ich auch. Und ich habe eine ganze Menge erfahren. Nur sehe ich noch keinen Zusammenhang zwischen dem, was ich gehört habe und dem, was Sie gerne wissen wollen. Was haben Sie denn gehört? Los, raus damit. Naja, zum Beispiel die wichtigste Nachricht für die dementsprechenden Kreise, dass der Preis für Heroin steigt. Es muss eine starke Verknappung an Stoff eingetreten sein. Vielleicht habt ihr einen Lieferanten geschnappt. Ist mir nichts bekannt davon. Und dann hörte ich, dass ein paar Leute ziemlich in Druck sind, weil eine Schiffsladung Grass aus Mexiko, für die $300,000 bezahlt worden sind, sich genau wörtlich als Gras erwiesen hat. Gras, wie Gras aus Ihrem Vorgarten. Meiner Erfahrung nach ist echtes Gras in Mexiko noch seltener als Hasch. Müsste also ebenso wertvoll sein. Das kommt auf die internationale Nachfrage nach mexikanischem Rasen an. Ja. Übrigens, was haben Sie über diesen Zeitungsmann erfahren? Zeitungsmann? Na, Sie wissen doch, der Kolumnist, der die Neuigkeit von X-Wo schreibt. Ah ja, Neues von Nopil. Ja, was ist mit dem? Na, erinnern Sie sich nicht? Ich habe Ihnen doch dringend geraten, diesen Schreiberling aufzusuchen und aus ihm herauszuholen, ob er erwähnt hat, dass Sie die Leitung von Hollands Abschiedsparty gehabt haben. Und wenn nicht, wie es sonst bekannt wurde. Ja, stimmt. Ja, was hat er gesagt? Ich habe ihn noch nicht gefragt. Mein Gott, ich habe schon so genug zu tun. Kann meine Zeit nicht mit 100.000 Nebensächlichkeiten vertrödeln. Sehr schade. Zahlen bitte. Er geht auf mich. Hören Sie mal, Porky. Ach, keine Sorge. Die Endrechnung wird dafür umso größer. Für die Informationen, die Sie bis jetzt geliefert haben? Geduld, Mr. Reardon. Ja, Geduld. Während Mike in kleine Stücke zerschnippelt wird. Mascalzoni ci sono, deficienti figli delle puttane. Con queste parole stupidissime fanno crepare il povero diavolo. Schrei doch nicht alles zusammen, Don, das ändert auch nichts mehr. Was ist los, was gibt's denn? Die Ausschusssitzung. Merda! Man kann keine Ausnahme machen, nur weil der Mann ein pensionierter Polizist ist. Sie wissen schon. Ach, die möchte ich sehen, wenn der Bürgermeister gekidnappt wäre. Da würden sie rotieren und sich was einfallen lassen. Porca miseria! Statt den kleinen Ganoven gegen Mike einzutauschen. Eine Schande ist das! Immer die gleichen Sprüche. Kein Polizist ist mehr sicher, wenn wir Lazzaretti freilassen. Wenn wir damit anfangen, haben wir bald leere Gefängnisse und so weiter und so weiter. Zum Kotzen. Da ist ja der Lift. Kommt wer mit? Nein, nein, ich hab noch zu tun. Jetzt gibt's keine Chance mehr für Mike. Ich gehe nach Hause. Ab heute habe ich Nachtdienst. Okay, Stan. Ruhen Sie sich gut aus. Don, komm mal mit in mein Büro und trink einen Bourbon. Ja, den habe ich jetzt auch nötig. Weißt du, mir geht was im Kopf rum. Bei dem Telefongespräch. Warum hat der Gangster gesagt, wir sollen Lazzaretti einen weißen Regenmantel mit Zeitung in der rechten Außentasche anziehen? Hm? Das klingt doch so, als ob... Ja, klar. Was? Sie kennen ihn nicht. Sie wissen nicht, wie er aussieht. Naja, es ist dunkel. Ach, einen Kumpel erkennt man auch im Duster. Nein, nein, ich bin sicher. Sie wollen ihn haben, aber Sie kennen ihn nicht. Vielleicht gehört er zu einer anderen Gang und Sie wollen etwas aus ihm herausholen. Sie wissen nur, wie er heißt und dass er ein Italiener ist. Mensch, Jim, das ist es. Ich habe die Idee. Heute Nacht um 2 Uhr lieferst du auf der Brücke einen Italiener ab. Aber nicht Signor Lazzaretti, sondern Signor Dondero. Was denn? Bist du übergeschnappt? Warum? Ich spreche Italienisch, ich habe einen schwarzen Anzug zu Hause, genau wie Lazzaretti. Ich habe einen ganzen Kopf voll schmuddeliger weißer Hemden, wie er eins anhat. Wir brauchen nur die Firmenzeichen herauszutreten. Und ich sag dir, das kommt nicht in Frage. Der Mann ist brutal. Er hat Mike einen Finger abgeschnitten und einen armen Teufel zu Tode gefahren. Ach, Mensch, der will Antworten haben, verstehst du? Vielleicht kennt Lazzaretti die Antworten, vielleicht auch nicht. Aber eins ist sicher, du kennst nicht mal die Fragen. Na, da muss ich eben meine großen Ohren aufsperren, wenn er sie stellt. Und blöffen kann ich, das musst du doch zugeben. Don, nur eine von 100 Möglichkeiten. Angenommen, der Mann greift dich auf, bringt dich in sein Versteck, sperrt dich in sein Zimmer. Na ja, und? Und dort sitzt Mike und sagt, hallo Don, habt ihr mich endlich gefunden? Hm? Wie sollte er mich denn mit einem Bullen zusammenbringen, wo er bestimmt nicht will, dass ich davon erfahre und wo ich doch gerade aus dem Knast komme? Los, Jim, es ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wenn sie sehen, dass du mir folgst, was kriege ich dann aus meiner Lebensversicherung? Ach, verdammt nochmal, setz mich ab und dann geh ins Kino oder nach Hause. Aber bitte versuch nicht schlau zu sein und mir zu folgen. Don, bei dem Regen und Nebel kann ich dir folgen, ohne gesehen zu werden. Nein, zum Teufel. Jim, bitte hilf mir nicht. 87,5% aller Schwierigkeiten auf dieser Welt kommen daher, dass gewisse Leute anderen Leuten helfen wollen. Das ist statistisch erwiesen. Schöne Einstellung für einen Polizisten. Im Augenblick bin ich kein Polizist, sondern ein italienischer Ganove namens Lazzaretti. Und wenn du nicht sofort verschwindest, sobald du mich abgesetzt hast, werde ich bald ein toter italienischer Ganove sein. Oh Mann, du hast Nerven. Don, was ist, wenn er nicht kommt? Dann sterbe ich bei diesem Sauwetter auf der Brücke an einer Erkältung und die Polizei braucht mir keine Rente zu zahlen. Aha, Witzbold. Schön, da sind wir. Mach die Tür auf und gib mir einen kleinen Schubs, als wenn ich nicht raus wollte. Mach's gut und pass auf. Hau ab! Perbacco, cosa vogliono questi cretini? Ma, meglio me ne vado. Stehen bleiben! Cristo, Schnauze! Rüber zu mir, sonst knallt's! Also, Lazzaretti, kommen wir zum Geschäft. Ich mache keine Geschäfte mit jemand, der mich mit dem Revolver in ein Auto stößt, mir Augen verbindet und Handschellen anlegt. Damit müssen Sie sich im Moment abfinden. Wir haben nicht umsonst einen Polizisten gekidnappt, um ihn als Tausch gegen Sie anzubieten. Und Vigile? Gekidnappt? Einen Bullen kidnappen? Damit will ich nichts zu tun haben. Das haben Sie auch nicht. Dieser Poliziotto. Haben Sie ihn getötet? Das geht Sie nichts an. Oh. Sie können leicht sagen, das geht Sie nichts an. Bis jetzt haben die Bullen gar nichts in der Hand gegen mich, gar nichts. Aber es gäbe eine ganze Menge, was die Polizei gegen Sie haben könnte. Mir brauchen Sie nichts vorzumachen. Ich will einen Drink. Bitte. Ein edler italienischer Grappa. Salute. Also, warum haben Sie mich aus dem Knast geholt? Das wissen Sie genau. Wo ist der Stoff? Ich weiß nichts, wovon Sie sprechen. Hören Sie, mein Freund, meine Geduld ist nicht unbegrenzt. Sie sind der Kurier. Sie haben den Stoff von Rom hierher gebracht. Jo? Für einen anderen allerdings, das stimmt. Und dieser andere ist so vorsichtig zu warten, bis sie aus dem Gefängnis kommen, um die Ware zu übernehmen. Aber ich fürchte, dann wird es zu spät sein. Na, was habe ich denn gebracht, Sie Alleswisser? Sie haben vor einer Woche 2,5 Kilogramm Heroin nach Amerika transferiert. Und ich will wissen, wo Sie es versteckt haben. Und wenn ich es sage, lande ich im Leichenschauhaus. Ach, Unsinn. Ich schlage Ihnen ein einmaliges Geschäft vor. Sie haben $5,000 bekommen für Transport und Übergabe. Lausige 5.000. Mann, Sie haben ein Vermögen in Händen. Arbeiten Sie mit mir, Lazzaretti. Und wir teilen es redlich. Was teilen? Ich habe das beste Verteilersystem der Welt. Hier. In diesem Gebäude. Keine Dealer. Keine Händler an den Straßenecken. Keine Kinder, die im Schulhof handeln. Ein völlig sicheres System. Machen Sie mit. Na, und wenn ich mich darauf einlasse, spielt der Kerl verrückt, der mich in Italien angeheuert hat. Und eines Tages macht es ein Rumpumpum und Guido Lazzaretti e Fuccicato per tutto. Sie brauchen doch nicht nach Italien zurück. Ihr Anteil ist 1 Kilo reines Heroin. Wissen Sie, wie viel das wert ist, wenn ich es verteile? Mensch, Sie können leben wie ein König in Hongkong, Sydney, Rio de Janeiro. Ich weiß nichts. Klingt gut, aber bin ich zu kaputt heute. Ich muss darüber schlafen. Was heißt das? Sie müssen sich sofort entscheiden. Ich schlafe darüber. In Gottes Namen. Und morgen sprechen wir weiter. Kommen Sie. Wir haben ein hübsches, sauberes Schlafzimmer für Sie. Sie entschuldigen, aber wir müssen Sie an ein Bett fesseln. Sie sind uns zu teuer. Wir wollen Sie nicht verlieren. Santo Dio, und mit Handschellen. Das wird ein bequemes Schläfchen werden. Nach Ihnen, bitte. Es wird Ihnen sicher nichts ausmachen, dass Sie ein Zimmer genossen haben. Oh, wenn es ist eine schöne Donner, warum nichts? Leider nein. Hallo, Don. Habt ihr mich endlich gefunden? Ja, Reardon hier? Ja, hier Wilkins, Lieutenant. Wir haben gerade einen Anruf von einem Streifenbeamten vom Revier Mission District bekommen. Er kam zu seiner Meldebox und sah, dass sie aufgebrochen war. Fand einen versiegelten Umschlag drin. Ist an Sie adressiert. Was steht drin? Er hat ihn nicht aufgemacht. Ein Streifenwagen ist unterwegs mit dem Brief, muss gleich hier sein. Ich bin hier im Labor bei Roy Chantry, wenn er kommt. In Ordnung, Lieutenant. Buchstaben. Aus einer Zeitung geschnitten, auf den Umschlag geklebt. Hier, sehen Sie sich das an. Innen die gleichen Buchstaben. Kann auch aus einem Reklamemagazin sein. Davon kursieren natürlich tausende verschiedener Produkte. Jetzt 2 für 1. Sehen Sie, in Ziffern geschrieben. Übergabe 2 Uhr nachts oder gute Nacht für beide. Also, Roy, nehmen Sie das unter die Lupe. Jetzt haben Sie Don auch. Könnt mich überfeigen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass das schief läuft. Na, was können Sie damit anfangen? Merkwürdig. Ich würde sagen, dass es sich bei dem Papier, auf das die Buchstaben gedruckt sind, um dieselbe Sorte Papier handelt, wie das, auf dem die Worte aufgeklebt sind. Ungewöhnlich, nicht? Kapiere ich nicht. Wie meinen Sie das? Nun, wenn Sie Buchstaben aus einer Zeitschrift ausschneiden, um eine Nachricht daraus zusammenzustellen, auf was? Ich meine, auf was für Papier würden Sie sie normalerweise dann aufkleben? Ah, ja, jetzt verstehe ich. Normalerweise hat man natürlich kein unbedrucktes Zeitungspapier zu Hause. Und schon gar nicht von der gleichen Sorte wie die Buchstaben. Natürlich. Wenn dieser überlegene Teufel mit seinen ironischen Redensarten endlich einen Fehler gemacht haben sollte, mein Gott. Mein Gott, das wäre ja fantastisch. Und was wollen Sie jetzt tun? Etwas, was ich schon lange hätte tun sollen. Mich selber um ein paar Dinge kümmern. Hallo, Miss. Ja, Sir. Können Sie mir vielleicht sagen, wie... Sagen Sie, was ist das für ein Geräusch? Dieses Stampfen. Die meisten Leute glauben, die Erde grollt im St. Andrews Graben, wenn sie zum ersten Mal hier sind. Nein, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Es sind unsere Rotationsmaschinen, Sir. Ah. Ich bin schon so daran gewöhnt, dass ich sie schon gar nicht mehr höre. Was kann ich für Sie tun? Wer schreibt die Kolumne Neuigkeiten von Nob Hill im San Francisco Express? Tut mir leid, darüber darf ich keine Auskunft geben, Sir. Lieutenant Reardon, Mordkommission. Um Gottes Willen, was haben wir mit... Bitte beantworten Sie meine Frage. Wer schreibt die Kolumne und warum trägt sie keinen Verfassernamen wie jeder andere Artikel im Express? Ich muss erst jemand anrufen, Sir. Keine Anrufe, bitte. Warum ist die Kolumne geheim? Ich kann wirklich nicht... Gut, dann machen wir eine kleine Fahrt zum Polizeipräsidium und fragen dort weiter. Kommen Sie bitte. Nein, bitte. Es ist Mr. Maxwell. Er ist der Verleger. Er schreibt die Kolumne selber. Aber anonym, weil... Ja, weiter. Weil sie meistens sehr direkt den Leitartikeln widerspricht. Die schreibt er nämlich auch selber. Aber ganz offiziell unter seinem Namen. Ah, interessant. Ja, er findet journalistische Streitartikel... regen die Diskussion an. Es schafft Interesse. Und Umsatz. Aber natürlich darf das niemand außerhalb des Verlages wissen. Ja, ja, ist ja gut. Ist Mr. Maxwell im Haus? Nein, aber er sollte jeden Moment kommen. Guten Morgen, Jane. Na, wie läuft alles? Ach, Mr. Maxwell, ich musste es ihm sagen. Ja, was ist denn los mit Ihnen, Jane? Haben Sie sie belästigt, Mann? Kriminalpolizei, Lieutenant Reardon. Ja, wollen Sie Jane verhaften? Sie ist mein bestes Stück. Nein, ich habe nur ein paar Fragen über Sie gestellt. Ach so, warum fragen Sie nicht mich selber? Kommen Sie. Ach, Mr. Max. Alles in Ordnung, Jane. Also, keine Anrufe, keine Störungen, bitte. Jawohl, Chef. Kommen Sie. Nehmen Sie Platz, Lieutenant Reardon. Danke, Sir. Bitteschön. Reardon, Sie... Sind Sie nicht der, den ich durch den Kakao gezogen habe in meiner... Kolumne. Oh. Das Mädchen hat es mir gesagt. Aber es bleibt Amtsgeheimnis. In gewisser Weise hat diese Kolumne wahrscheinlich den Anfang gemacht. Mr. Maxwell, ich brauche Ihre Hilfe, deshalb bin ich hierher gekommen. Mhm. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen, aber vorher sage ich Ihnen, dass sie ohne unsere Zustimmung nicht veröffentlicht werden darf. Einverstanden? Einverstanden. Vorausgesetzt, der Express kann sie als erster bringen, wenn sie freigegeben wird. Wenn Sie uns helfen, ja. Okay. Ich will mich kurz fassen. Vor 3 Tagen wurde ein Polizeibeamter entführt und in der letzten Nacht noch einer. Heute Morgen bekamen wir wieder eine Nachricht. Die Leute vom Labor glauben, dass die Buchstaben alle aus dem gleichen Papier sind und dass das Papier, auf das sie geklebt sind, unbedrucktes Zeitungspapier, ebenfalls das gleiche ist. Ich nehme an, 2 Uhr heißt morgen früh um 2 Uhr. Ja. Nun, ich glaube, dass einer von unseren alten Setzern mehr aus dem Papier herauslesen kann als die Polizei. Soll ich einen kommen lassen? Das wäre eine große Hilfe, Sir. Jane? Ja, Chef? Lassen Sie bitte McDonald kommen, sofort. In Ordnung, Chef. Na, nun werden wir mal sehen, was der alte Fachmann zu sagen hat. Wissen Sie zufällig, ob in den Polizeiberichten Ihrer Zeitung einmal der Name Lazzaretti erwähnt wurde? Lazzaretti? Das sagt mir nichts im Moment. Oder warten Sie mal, ist er nicht verhaftet worden wegen Messerstecherei? Richtig. Ja, natürlich. Einer unserer Reporter hat die Rauferei beschrieben. Ich erinnere mich. Sehr witzig und lebendig übrigens. Begabter Mann. Ihr Merkvermögen möchte ich haben, Mr. Maxwell. Ja, das ist eben der Mann, den die Kidnapper haben wollen. Dann könnten Sie es auch aus dem Express erfahren haben. Mr. McDonald. Sie wollten mich sprechen, Mr. Maxwell. Ja, Mac. Setzen Sie sich bitte. Danke. Sehen Sie sich mal das Papier an. Was halten Sie davon? Eine kümmerliche Kleisterarbeit. Mein Enkel könnte das besser. Kümmern Sie sich nicht um den Kleister. Ich will Ihre Meinung über den Druck und die Typen hören. Und über das Papier. Kann ich das Ding anfassen? Bitte. Ja. Was wollen Sie wissen? Alles. Erkennen Sie die Typen oder das Papier? Aber ja doch. Es ist von einem Kaufhausprospekt. Das sieht doch jeder. Ein Kaufhausprospekt? Ja. Die Zahlen sind wahrscheinlich Preise für Käse, Eier oder sowas. Lichtdruck. Wahrscheinlich auf Aluminiumplatten. Rollendruck. Ja, und das Papier. 28 Pfund die Rolle. Ganz billiges Zeug. Billiger als das, was wir benutzen. Das wiegt 30 Pfund. Wie viele Betriebe gibt es nach Ihrer Meinung in Frisco, die mit Maschinen zur Ausführung solcher Arbeiten ausgerüstet sind? Mit denen auf der anderen Seite der Bucht 15, würde ich schätzen. Und nur in der Stadt selbst? Ja, vielleicht 8. Gibt es eine Liste dieser Betriebe? McDonald kennt sie wahrscheinlich so ziemlich alle. Er hat fast in jedem Betrieb hier in der Gegend mal gearbeitet. Stimmt's, Mac? Oh ja. Und kennen tue ich sie alle. Ich war 3-mal Vorsitzender der Gewerkschaft und 2-mal Schatzmeister. Ich habe viele von ihnen anfangen und auch aufhören sehen. Auch Zeitungen, Mr. Maxwell. Mr. McDonald, kennen Sie einen Betrieb, der das gedruckt haben könnte und wo ein Mann arbeitet, in leitender Stellung vielleicht, der einen Bart trägt, Zigarren raucht, circa 35 bis 45 Jahre alt und der einen Gehilfen hat, der oft um ihn herum ist und etwa 1,53 Meter groß ist? Sagen Sie, wer sind Sie eigentlich? Schon gut, er ist von der Polizei. Kennen Sie einen? Natürlich. Das muss George Morrison sein. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Na, ihm gehören die Neighborhood Printworks drüben im Mission District. Eine miese Bande, wenn Sie mich fragen. Alles Streikbrecher. Bei der Gewerkschaft hatten wir viel Ärger mit Morrison, weil er nicht Organisierte beschäftigt. Ja, und der kleine Bursche ist wahrscheinlich Harry Whitwer, Morrisons Chauffeur. Der große Morrison fährt nicht gern selbst. So einfach ist das. Bitte, meine Herren. Chief Commissioner Boynton, Captain Tower. Mein Name ist Maxwell. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Danke. Mr. Reardon kennen Sie, glaube ich. Ja, natürlich. Warum wollten Sie unbedingt, dass wir herkommen, Reardon? Weil ich glaube, dass wir uns mit Mr. Maxwells Hilfe eine Menge Ärger sparen können. Mit der Unterstützung des Express haben wir die Leute ausfindig gemacht, von denen wir glauben, dass sie Mike Holland und Sergeant Dondero entführt haben. Dondero? Ja, Sir. Dondero wollte von sich aus die Rolle Lazarettis spielen und... Wie Dondero? Bitte, Sir, wenn ich darüber später berichten darf, wir sind etwas in Eile. Der Haupttäter heißt George Morrison. Der kleine Mann, der den Wermutbruder überfahren hat, Harry Whitwer. Morrison besitzt im Mission District eine kleine Druckerei mit dem Namen Neighborhood Printworks. Wahrscheinlich wurden die Gefangenen dort irgendwo untergebracht. Um sie nun nicht zu gefährden, bat ich Mr. Maxwell, uns zu helfen. Wie soll er uns helfen? Nun, das Haus wird bewacht, ohne dass jemand vom Personal das merkt. Wilkins ist dort mit 15 Leuten. Sobald Morrison und Whitwer das Haus verlassen haben, dringen unsere Leute ein. Woher wissen Sie, dass die beiden jetzt da sind? Weil Mr. Maxwells tüchtige Sekretärin die falsche Nummer gewählt und mit Morrison gesprochen hat. Sie wollte die Neighborhood Dry Cleaning Company anrufen, um sich zu beschweren, dass ihr Kleid in der Reinigung verdorben worden sei. Und sie sagte, man wolle sie nur abwimmeln und gab nicht eher Ruhe, bis sie mit dem Chef gesprochen hatte. Morrison ist dort. Ja, und warum sollte er dann das Haus verlassen? Das ist Mr. Maxwells Anteil an dem Unternehmen. Fertig, Sir? Ja, fertig. Sie können mithören, meine Herren. Neighborhood Printworks, guten Tag. Ich möchte Mr. Morrison sprechen. Wer ist im Apparat, bitte? Ira Maxwell, Verleger des Express. Sagen Sie Mr. Morrison, der Anruf ist wichtig. Einen Moment, bitte. Hallo? George Morrison? Ja. Maxwell, wie geht es Ihnen? Wir haben uns nie kennengelernt, aber ich habe von Ihnen gehört und ich glaube, Sie könnten mir helfen. Ich kann Ihnen eine interessante Gegenleistung bieten. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gehört, dass Sie in Ihrem Betrieb ohne Gewerkschaften auskommen. Nun, ich sitze hier gerade mit meinem Anwalt bei einer Besprechung. Wir stehen kurz vor Tarifverhandlungen. Und was diese verdammten Idioten von mir verlangen, kommt einer Enteignung gleich. Ich dachte, Sie könnten vielleicht für eine Stunde oder so hierher kommen und uns erklären, wie Sie das mit den Nicht-Organisierten machen. Ich denke nicht dran, alles, was ich mir erarbeitet habe, diesen wahnsinnigen Syndikaten zu opfern. Tja, ich weiß nicht. Und was meinten Sie mit der Gegenleistung? Sie kaufen Ihr Papier bei der Western American. Woher wissen Sie? Natürlich tun Sie das. Ich bin zufällig Hauptaktionär bei der Western American. Nun, kürzlich hatten wir eine Vorstandssitzung zusammen mit den Vorständen der 4 anderen Papiergiganten. Und es tauchte die Frage nach Preiserhöhungen auf. Ich habe keine Angst vor Preiserhöhungen. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Wir haben mit unseren Wäldern Raubbau getrieben und wollen die Preise erhöhen, um für ein paar Jahre die Produktion zu drosseln. Die Erdölproduzenten haben mit dieser Methode Erfolg und wir glauben, dass sie auch für uns recht nützlich sein könnte. Das bedeutet natürlich auch, dass wir ein paar Kunden fallen lassen müssen. Und... Ich bin in 20 Minuten in Ihrem Büro, Mr. Maxwell. Warte im Wagen, Harry. Es wird nicht länger dauern als eine Stunde. Hoffentlich kannst du dem alten Maxwell seine Gewerkschaftsprobleme lösen helfen, George. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Papier. Und wo sollen wir denn das so schnell herbekommen, wenn die Western American verrückt spielt und die anderen Produzenten nachziehen? Ja, ohne das Einkaufsmagazin von Neighborhood hätten wir eine Menge Probleme bei unserem genialen Verteilersystem. Genau. Aber keine Sorge, Harry, die Gewerkschaften werden sich umschauen, wenn Maxwell von mir mit Streikbrechern beliefert wird. So long. So long. Hey, Mister, Sie haben einen Plattfuß. Scheiße. Hände hoch und bleiben Sie hübsch sitzen. Sonst nehme ich Ihnen das Kissen weg, auf dem Sie sitzen. Und Sie können nicht mehr übers Lenkrad wegsehen. Bitte, Mr. Morrison. Kommen Sie herein, Mr. Morrison. Sie sind Mr. Maxwell, dann... Guten Tag, Mr. Morrison. Sie sind... Riordan! Hände hoch! Waffe weg! Handschellen. Sehr gute Arbeit, meine Herren. Die Leute haben viel zu viele Waffen heutzutage. Aber in sich. Schade, dass Mike noch nicht mit uns feiern kann. Aber es geht ihm Gott sei Dank schon recht gut. Wegen des Fingers sind keine Komplikationen zu befürchten. Das Fieber ist runter, er ist nur total erschöpft. Die Ärzte sagen, er kann in ein paar Tagen wieder aus der Klinik. Darauf eine italienische Grappa. Cheerio, Don. Salute, Jim. Hast du verdient. Ohne dich hätten wir den schönen Klebebrief nicht bekommen. Auf dich und Mike. Stell dir vor, als ich zu ihm ins Zimmer kam und er sagte genau die Worte, die du vorher gesagt hast. Mama mia, da war ich so verdattert, dass ich sagte, halt die Klappe, Mike, statt meinen Kopf zu gebrauchen. Dafür hat dann dein Kopf ganz schön eins drüber gekriegt, was? Ja. Du hast ein sehr farbenprächtiges Äußeres, Don. Von veilchenblau über gelbbraun bis dunkelviolett. Habt ihr mit Lazzaretti gesprochen? Ja, und ob. Gründlich. Die 2,5 Kilo Heroin waren in einem Köfferchen in der Garderobe des Mark Hopkins. Ja. Wie jeder Tourist wollte unser Freund San Franciscos Lichter vom Turmrestaurant aussehen. Das war das Erste, was er tat. Das sagen. Ist doch wohl nicht zu fassen. Prost. Warum war es für Morrison eigentlich so schlimm, wenn ihm kein Papier mehr geliefert worden wäre? Das kann ich dir sagen. Dem machte es nämlich gar nichts aus, in meiner Gegenwart zu sprechen. Für die waren Mike und ich schon so gut wie tot. Denn was immer die mit uns vorhatten, Überleben stand nicht auf der Liste. Das glaube ich. Du, die hatten eine prima Organisation. Die Einkaufszeitung war echt und die Grundlage für ihr Drogenverteilersystem. Sie hatten ihren eigenen Zustelldienst. Das heißt, sie durften das Blättchen nicht in den Postkasten stopfen, was sie auch gar nicht wollten. Sie ließen es unter der Tür durchschieben oder den Leuten persönlich übergeben. Denen nämlich, die auf den Zeitungsjungen warteten. Ja, die bekamen dann eine Zeitung, in die kleine Plastikbriefchen eingeklebt waren. Und die enthielten Rauschgift. So lief das also. Ja, alles regelmäßige Kunden, die das Geld überwiesen. Ja, schön gerissen. Porky erwähnte, dass auf dem Heroinmarkt ein gewisser Mangel eingetreten war. Nachdem was Harry ausgepackt hat, ist es klar. Die Bande, die Lazzaretti als Kurier engagiert hatte, saß auf dem Trocknen, als der Raufer ins Kittchen kam, bevor er den Stoff abliefern konnte. Und als Morrison, der für die Bande den Verteiler machte, davon erfuhr, entschloss er sich zu einer schicken Gaunerei auf eigene Rechnung. Ich wette, die beiden beten um eine lange, lange Strafe. Es gibt Leute, die auf sie warten werden, wenn sie wieder draußen sind. Ja, solche Herrschaften können nachtragend sein. Cheers. Auf dein veilchenblaues Auge, amigo. Mascalzone! Sie hörten Übergabe 2 Uhr nachts nach Robert L. Pike aus dem Amerikanischen von Klaus Probst. Es sprachen Bruno W. Pantl, Manfred Seipold, Michael Habeck, Joachim Höppner, Reinhard Glemnitz, Daniel Friedrich, Jürgen Jung, Jürgen von Pavels, Till Erwig, Thomas Pieper. Bearbeitung und Regie Lilian Westphal. Produktion Bayerischer Rundfunk 1979.